Servus, Srečno, ciao in Radio Kärnten und es wartet uns ein Veranstaltungstipp auf Sie und das ist diesmal eine Filmvorführung, die kann heute in St. Lorenzen im Lesachtal besucht werden. Wolfgang Dabernik, bekannt auch als Radl Wolf, ist gemeinsam mit seinem Freund nach Assisi geradelt und daraus entstand dann ein 36-minütiger Film. Kurz Michi. Und ich, wir sind ja beide Paralympic-Sportskollegen und wir haben ja schon die letzten Jahre fast jedes Jahr so ein Radprojekt gemacht. Und heuer haben wir uns einmal entschieden, eben von Kütschach-Mauten, von unserem Heimatort, nach Assisi zu radeln. Und da waren wir 5 Tage unterwegs und begleitet hat uns meine Physiotherapeutin, die Niki Böhlen, mit einem Auto. Und die hat uns auch die Quartiere besorgt und wir haben uns eigentlich aufs Radeln konzentrieren können und sind da eine wunderschöne Radtour von Kärnten nach Assisi über ca. 600 Meter gefahren. Ich stelle mir das recht abenteuerlich vor. Ist das so oder war alles so lockerlässig? Es ist schon abenteuerlich auch. Wir fahren ja sehr viel mit dem Fahrrad und im Training sind wir sowieso immer. Aber bei unseren Reisen, da streift man natürlich auch Land, Leute, die Kulinarik. Mit dem Radl kommt man ja doch an Plätze, wo man mit dem Auto eher schwer hinkommt. Und das ist schon immer sehr spannend und sehr aufregend und auch sehr schön, wenn man dann wieder so Lokale entdeckt, wo man halt ganz gut essen kann. Das hat schon einen Reiz und in Italien kann man beim Essen sowieso nichts falsch machen. Sagt Wolfgang Dabernik. Der Film Radlwolf und Michi Kurz radeln nach Assisi ist heute um 20 Uhr im Gasthof zur Post in St. Lorenzen im Lesachtal zu sehen.